Deutschen Truppen nach dem französischen Süden wurde nun auch der Unterlauf der Loire überschritten. Ich muss aber hier vor allem danken den Führern unserer Wehrmacht. Sie haben es ermöglicht, den nationalsozialistischen Staat ohne jede Erschütterung die nationalsozialistische Waffe zu nehmen. Demgegenüber haben wir eben einen deutschen soliden Sozialismus aufgebaut. Der führt nicht so schnell zum Ziel wie der russische, aber er führt sicher zum Ziel. Panzer rollen in Afrika fort.